Kapitel 6 Ostdeutsche Standards und ihre Vorteile für den Westen oder warum eine DIN Ost allen hilft. Enteignungsattacken 1997 Die ersten 7 Jahre im wiedervereinten Deutschland lagen hinter uns. In dieser Zeit hatten meine Eltern, ebenso wie unsere Nachbarn und die Eltern meiner Klassenkameraden, einiges in die eigenen kleinen Einfamilienhäuser investiert. Das erste Ersparte flossen eine neue Küche, die lang ersehnte neue Couch oder die Kinderzimmermöbel. Bei anderen war der dringend notwendige Anbau dank der ersten selbst erarbeiteten harten Währung möglich geworden. Das darüber hinaus Ersparte ging dann in die Fassade, die neuen Fenster oder die Heizung. Es war viel zu tun, nachdem nicht mehr der Materialmangel, sondern das knappe Geld die Begrenzung für die Erfüllung der eigenen Träume bildete. Bei vielen war diese Zeit von der zermürbenden Angst begleitet, dass doch noch ein Alteigentümer aus den alten Bundesländern um die Ecke kommen könnte, der nun die eigenen 4 Wände, die man sich mühsam aufgebaut hatte, zurückhaben wollte. Denn viele Alteigentümer entdeckten damals ein Grundstück wieder, das scheinbar plötzlich so viel für die Familiengeschichte bedeutete, obwohl es zuvor nie besucht worden war. Die Modrow-Gesetze, das Schuldrechtsanpassungsgesetz und das Sachenrechtsbereinigungsgesetz, diese Begriffe waren an etlichen Abendbrottischen zu ständig wiederkehrenden Themen geworden. Besonders stark betroffen von Rückübertragungsansprüchen waren die Berliner Vorstadtsiedlungen und das Brandenburger Umland, schildert mir der Verband Deutscher Grundstücksnutzer, der damals viele Betroffene rechtlich vertrat. Klein-Machnow führte damals mit 84% sogenannten Alteigentümeransprüchen die deutsch-deutsche Auseinandersetzung an. Ungeachtet dieser latenten Sorgen versuchte der übliche Kleineigentümer, mit dem wenigen Ersparten aufzuholen, wovon man in den Jahren davor so sehr geträumt hatte. In unserem Wohnumfeld schossen die Baumärkte nur so aus dem Boden. 1990 gab es in Deutschland 213 Neueröffnungen, davon 26,3% in Ostdeutschland. Der Baumarktboom verlagerte sich aufgrund des großen Nachholbedarfs im folgenden Jahr noch stärker Richtung Ostdeutschland. Allein im Folgejahr waren es nochmals 178 neue Märkte für die Wünsche der kleinen und großen Handwerker in den neuen Bundesländern. Zugleich stand in dieser Zeit für viele ein Jobwechsel an. Der eigene Betrieb schloss, weil er im System der Marktwirtschaft keine überlebensfähige Nische gefunden hatte. Dadurch schnellte die Arbeitslosigkeit dramatisch nach oben. Mehr als 40% der Beschäftigten in Ostdeutschland waren bis Mitte der 1990er Jahre mindestens einmal arbeitslos. Über 2 Millionen Menschen zogen in den Westen und mehr als 1 Million ging in den Vorruhestand. Bis zur Mitte des Jahres 1992 wechselten monatlich 2 von 100 berufstätigen Personen ihren Arbeitsplatz, verließen ihren Betrieb oder fanden eine Anstellung in einem neuen Unternehmen. Berufs- und Studienabschlüsse waren oft nicht mehr das wert, was man sich in der Jugend davon versprochen hatte. Manchem Arbeitgeber musste man im Bewerbungsgespräch peinlichst genau den bisherigen beruflichen Werdegang darlegen, um den Eindruck zerstreuen zu können, man sei zu eng mit dem früheren DDR-Staatsdienst verwoben gewesen. Es war eine Zeit vieler Verunsicherungen, aber auch vieler Hoffnungen. Aus Aufbruch wurde für viele Umbruch, für manche der Zusammenbruch. Die Scheidungsrate stieg in Ostdeutschland von 1995 bis in die 2000er Jahre von 20% auf 35%. Im März des 8. Jahres nach der deutschen Wiedervereinigung erreichte die Verunsicherung am Stadtrand von Ost-Berlin einen neuen Höhepunkt. Nach den ersten Umbruchjahren präsentierte eine Tochtergesellschaft der Landesbank Berlin im Auftrag des Berliner Senats ein Erschließungskonzept für tausende Grundstücksbesitzer in Mahlsdorf und Kaulsdorf. In der Senatsvorlage 97697 mit dem wohlklingenden Titel Eigentumsstrategie Berlin 2000 wurde das Wohngebiet Kaulsdorf und Mahlsdorf im Süden des damaligen Bezirks Hellersdorf als eines der untergenutzten Einfamilienhausgebiete definiert, für die eine Verdichtung vorrangig betrieben werden sollte. In Wahrheit verfolgte dieses Konzept das Ziel einer kostengetriebenen, zwangsweisen Teilung der Grundstücke, um schnell neue und preiswerte Grundstücke auf den Markt zu bringen, die für die erwarteten neuen Beamten nach dem Regierungsumzug nach Berlin bestimmt waren. Im Senat wurde ohnehin nicht nur hinter vorgehaltener Hand die Meinung vertreten, dass viele Ostdeutsche ihre Grundstücke viel zu günstig erworben hatten. Und man mutmaßte, dass dies sicher nicht mit rechten Dingen vor sich gegangen sei. Gleichzeitig erhoffte man sich durch eine solche Maßnahme eine politische Durchmischung, um die durch die PDS stabil gewonnenen Wahlkreise mit anderen Mandatsträgern besetzen zu können. Im damaligen Gesamterschließungskonzept Kaulsdorf-Mahlsdorf Süd wurde daher so gründlich und gleichzeitig klar formuliert: Die Größe des Gebiets mit rund 1200 Hektar, mit einer Straßenlänge von 107 Kilometern und ca. 5000 Grundstücken lässt von vornherein erkennen, dass hier nicht die üblichen Instrumentarien der Planung und Durchführung von Erschließungsmaßnahmen greifen. Daher gilt es, neue Wege zu gehen. Eine Tochtergesellschaft der Landesbank erhielt in Zusammenarbeit mit einem alteingesessenen Westberliner Planungsbüro und einer dort ebenso etablierten Rechtsanwaltskanzlei den Auftrag, ein kostenintensives Erschließungskonzept für die über 60 Kilometer unbefestigtes Straßenland und die nicht an das öffentliche Abwassernetz angeschlossenen Grundstücke zu erstellen. Das Ziel war es, 85% der anfallenden Erschließungskosten von den Anwohnern einzufordern. Es waren 450 Millionen D-Mark veranschlagt, wovon gut 10% für die Ingenieure und technisch-kaufmännischen Mitarbeiter der gut situierten Planungsbüros vorgesehen waren, einschließlich 144 Monatsgehälter für Geschäftsführer, die mit 170.000 D-Mark pro Jahr angesetzt waren. Jeder Grundstücksbesitzer sollte durchschnittlich mit 72.000 D-Mark zur Kasse gebeten werden. Schwarz auf weiß stand im Konzept, dass bis zu 210.000 D-Mark von den Eigentümern eines gewöhnlichen Grundstücks, 1.000 Quadratmeter groß und mit einem kleinen Eigenheim bebaut, verlangt werden könnten. Was hier auf dem Papier stand, war nichts anderes als eine getarnte Enteignungsattacke. Geplant im kollektiven Größenwahn der Bankgesellschaft und Planungsbüros aus West-Berlin. Als das Konzept Anfang 1989 in meinem Kiez ankam, breitete sich eine neue Welle der Verunsicherung in den Straßen aus. Hochkonjunktur für die PDS hatte sie doch immer vor den übergriffigen Wessis gewarnt. Ich konnte meine Nachbarn verstehen, ebenso wie die heutige Linkspartei, die zusammen mit dem Verband Deutscher Grundstücksnutzer, VDGN, Ostdeutschlands größtem Grundstücksverband, zum Protest aufrief. Bis heute ist der VDGN in Ostdeutschland der größte Zusammenschluss von mehr als 400 Kleineigentümerverbänden. In seiner Blütezeit zählte der Verband über 150.000 Mitglieder. Vom Garagenverein in Jena bis zum Datschenverband an der Mecklenburger Seenkette finden sich in ihm viele Zusammenschlüsse von Besitzern von Eigenheimen, Eigentumswohnungen, Erholungsgrundstücken, Kleingärten und Garagen in den neuen Ländern. Der langjährige und inzwischen ehemalige Präsident des Verbandes, Eckhard Beleites, lebt im Berliner Ortsteil Biesdorf, der in meinem Wahlkreis liegt. Er beschreibt das damalige Erschließungskonzept am Ostberliner Stadtrand mir gegenüber als reine Katastrophe. Es hätte zu einer massiven Enteignung von Grundstückseigentümern geführt, da die geplanten Anliegerbeiträge von den Anwohnern niemals hätten bezahlt werden können. Ein DDR-Bürger, der vielleicht 10.000 Mark der DDR auf der Sparkasse als Rücklage hatte, wäre völlig überfordert gewesen, sagte er mir rückblickend. So erging es in dieser Zeit vielen Städten und Gemeinden in Ostdeutschland. Neue Abwasserzweckverbände und Erschließungsgesellschaften wurden gegründet und teure Ersterschließungsmaßnahmen mit bis zu 90% Anliegerkosten waren keine Seltenheit. Oft waren es die westdeutschen Partnerbundesländer, die mit ihren Konzepten in den Osten kamen und dort Aufbauarbeit leisteten. Eckhard Beleites schildert, dass die Leiter dieser Wasser- und Abwasserverbände durchweg aus der alten Bundesrepublik importiert waren. Alles gut bezahlte Positionen. Er berichtet, dass überall darauf geachtet wurde, dass keine ostdeutschen Vertreter dort saßen, sondern durchweg Importe, die den Standard der alten Bundesrepublik in das übernommene Land tragen sollten. Und obwohl 70% der bewohnten Grundstücke bereits an das öffentliche Wasserversorgungsnetz angeschlossen waren, gelang es den Chefs dieser Zweckverbände irgendwie, selbst Geld für Leitungen und Straßen einzutreiben, die schon zu DDR-Zeiten verlegt worden waren. Es wurden Satzungen erlassen, die auch sogenannte Altanschlussbeiträge zuließen. Beleites erinnert sich an massenhaft Fälle, die sein Verband auf den Tisch bekam. In Spitzenzeiten, so sagte er mir, vertrat der Verband mehr als 10.000 ehemalige DDR-Bürger vor den Verwaltungsgerichten. Bei diesen Gerichten stieß der Verband nun auf die damals ebenfalls neu im Amt befindlichen Richter, die teilweise sogar aus den gleichen Bundesländern stammten wie die Chefs der neuen Zweckverbände. Besonders stark betroffen war das Bundesland Brandenburg. Während immer mehr Menschen aus dem dünn besiedelten Brandenburg weggezogen waren, kamen Planer aus dem dicht besiedelten Partnerbundesland Nordrhein-Westfalen und planten das Land mit viel zu großen Abwasseraufbereitungsanlagen. Mit den Anlagen reisten dort auch gleich die Geschäftsführer an. Viele Eigentümer haben auch heute noch an den Kosten dieser überdimensionierten Anlagen zu knabbern. So berichtete der Geschäftsführer des Klärwerks in Jeserich, einem kleinen Ort zwischen Potsdam und Brandenburg an der Havel, im Jahr 2004 in der Süddeutschen Zeitung, dass seine 1995 eingeweihte Anlage auf 1 Million Kubikmeter Abwasser pro Jahr ausgelegt war, sie aber nur auf eine Auslastung von 350.000 Kubikmetern kam. Die Gebühren stiegen so in schwindelerregende Höhen, weshalb es immer wieder zu tumultartigen Anliegerversammlungen kam. Dien Ost. Die blühenden Landschaften wurden häufig zu unbezahlbaren Gebührengräbern. Die Zahl der Nutzer einer überdimensionierten, netz- oder leitungsgebundenen Infrastruktur schrumpfte von Jahr zu Jahr. Diese Entwicklung wurde durch staatliche Maßnahmen beschleunigt. Der Wegzug aus den ostdeutschen Bundesländern wurde mit Prämien der Bundesagentur für Arbeit sogar belohnt. Das Ziel, damit diejenigen in Arbeit zu bringen, die von sehr hoher Arbeitslosigkeit betroffen waren, war vielleicht gut gemeint. Doch für die Bevölkerung ganzer Landstriche war es schmerzhaft und bis heute verheerend. Die ostdeutschen Landesregierungen mussten sich mit dieser Entwicklung intensiv auseinandersetzen. In Sachsen beispielsweise beschäftigte sich eine Enquete-Kommission von 2005 bis 2008 mit den Folgen dieser Entwicklung. Wie in allen neuen Bundesländern lebten auch in Sachsen deutlich weniger Menschen als zum Zeitpunkt der Wiedervereinigung. Das Bundesland war in 15 Jahren um gut 500.000 Menschen geschrumpft und hatte nur noch 4,2 Millionen Einwohner. Heute leben nochmals 200.000 Menschen weniger im südöstlichsten Bundesland. Da gerade die jungen Leute wegzogen, stieg das Durchschnittsalter von 39 auf 45 Jahre. Die hohe Abwanderung junger Leute verstärkte den rapiden Geburtenrückgang, der in der Zeit nach der Wiedervereinigung zu verzeichnen war. Ein Zeitzeuge, der diese Entwicklung über viele Jahre wissenschaftlich begleitet und aktiv in der Enquete-Kommission Sachsens mitgearbeitet hat, ist Professor Joachim Ragnitz aus Dresden. Obwohl er im Westen aufgewachsen ist, hat er faktisch sein gesamtes Berufsleben im Osten verbracht. Vor 31 Jahren kam er zunächst als Abteilungsleiter am Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Halle an und wurde 2007 stellvertretender Geschäftsführer beim IFO-Institut für Wirtschaftsforschung in Dresden. Ich sprach mit ihm darüber, welche Erfahrungen aus der Transformation der 1990er Jahre im Osten für ganz Deutschland von Bedeutung seien. Er erklärte mir, dass die Frage nach kostengünstigeren und reduzierten Standards vor dem Hintergrund des demografischen Wandels seinerzeit intensiv diskutiert worden sei. Professor Ragnitz zufolge kam die Enquete-Kommission unter anderem zu der scheinbar banalen Erkenntnis, dass in Gegenden mit wenigen Bewohnern und Autos eine Straße nicht unbedingt 7 Meter breit sein müsse. Ebenso müssten Menschen in abgelegenen Regionen nicht zwingend an das zentrale Abwassernetz angeschlossen sein. Dort würde es alternativ auch eine Kleinkläranlage tun. Unser Ziel war es, Standardreduzierungen zu ermöglichen, um hohe Ersatzinvestitionen zu vermeiden und um letztlich Kosten zu sparen, erläuterte Professor Ragnitz weiter. Er bestätigte mir, dass der Westen im Jahr 1990 keine Änderung an den geltenden Standards vornehmen wollte und dementsprechend all seine Standards direkt und ungeprüft auf den Osten übertragen hat. Dabei könnte ganz Deutschland jetzt aus diesen Erfahrungen lernen. Deutschland altert gegenwärtig insgesamt, ein Prozess, der sich in Ostdeutschland bereits seit Mitte der 1990er Jahre im Eiltempo vollzog. Dies hat bis heute erhebliche Auswirkungen auf die Refinanzierbarkeit der in den Nachwendejahren entstandenen Infrastruktur, aber nicht nur darauf. Es betrifft auch die Gesundheitsversorgung, die Rekrutierung von Kameraden bei der Freiwilligen Feuerwehr oder dem Roten Kreuz sowie die Suche nach geeigneten Nachwuchslehrern. Die Schlussfolgerungen der Sächsischen Enquete-Kommission können gerade heute für schrumpfende ländliche Regionen in ganz Deutschland beispielhaft als Vorbild dienen. Denn neben den Herausforderungen bot die Situation in Sachsen auch eine neue Chance zum Umdenken und zu strukturellen Veränderungen aufgrund der starken Einschnitte, die fast alle Bereiche der Landespolitik betrafen. Insbesondere in der Wirtschaftspolitik sollte ein Wandel vollzogen werden, der sich verstärkt auf die Förderung von überregionalen Branchen mit Entwicklungsperspektiven konzentrierte. Um die Anzahl von Existenzgründungen wieder zu steigern und dem zunehmenden Rückgang entgegenzuwirken, sollte eine Umorientierung auf Innovationspolitik erfolgen. Als Lösung wurde vorgeschlagen, die Förderpolitik an regionsspezifischen Konzepten der Entwicklung auszurichten. Um den zukünftigen Gründern neue Perspektiven zu eröffnen, schlug die Kommission unter anderem vor, Hochschulabsolventen bzw. Absolventinnen bei Existenzgründungen in Form von Darlehen zu berücksichtigen und unter Umständen Stundung der BAföG-Rückzahlung zu erwägen. Auch die Herstellung von speziellen Risikokapitalfonds fand dabei Erwähnung. Außerdem stand die Überlegung im Raum, die Unternehmenssteuer für Neugründungen zeitweise zu reduzieren, um für Entlastungen zu sorgen. Nicht nur im ökonomischen Bereich, sondern auch in Bezug auf die Ausbaustandards in den Dörfern und kleinen Städten sollten Anpassungen an den demografischen Wandel stattfinden. Während es in größeren Städten zunehmend zu Konzentrationsprozessen kam, entleerten sich die ländlichen Räume immer mehr. Dem wollte man politisch begegnen, indem unterschiedliche regionale Entwicklungsziele und Mindeststandards in Bezug auf Versorgungssicherheit sowie Infrastruktur definiert und regional spezifisch umgesetzt werden. Besonders im Fokus stand dabei die Gewährleistung der Gesundheitsversorgung. Mit der Bevölkerung wanderten auch Ärzte zunehmend in bevölkerungsreichere Gebiete ab. Um diesem Trend entgegenzuwirken, wurden von Seiten der Kommission eine Mobilisierung der Versorgungsdienste sowie die Konzeption eines abgestuften Versorgungszentrenmodells für Sachsen vorgeschlagen. Durch die Bündelung der Versorgung in Zentren könnten eine gemeinsame Nutzung von Geräten und das Führen durchgängiger Patientenakten zu Kostensenkungen und einer Steigerung der Qualität beitragen. Da sich der demografische Wandel in Sachsen nicht gleichförmig vollzog, waren dezentrale Lösungen für das Schrumpfungsparadigma erforderlich. Vor allem die Akteure im kommunalen Bereich erlangten somit eine größere Bedeutung bei der Organisation von Anpassungsprozessen. Der Erhalt sowie die Weiterentwicklung der Bildungsmöglichkeiten spielten ebenfalls eine zentrale Rolle. Hier schlug der Sächsische Landtag vor, das Angebot von Ganztagsschulen zu erweitern und das Weiterbildungssystem zu verbessern. Dadurch sollte nicht nur die Produktivität der Beschäftigten gesteigert, sondern auch die Attraktivität für Zuwanderer aus anderen Regionen Deutschlands erhöht werden. Wer heute den Bericht liest, erkennt, dass der Osten viele Entwicklungen bereits Jahre zuvor durchlaufen hat, die nun trotz einer leichten demografischen Erholung unaufhaltsam ganz Deutschland erreichen. Wir benötigen einen Weckruf, um die Umbruchserfahrungen des Ostens im ganzen Land zu nutzen. Zu ähnlichen Ergebnissen kommt in einem aktuelleren Bericht der Ostbeauftragte der Bundesrepublik, Staatsminister Carsten Schneider, SPD. Seinem Jahresbericht 2023 zufolge sind die Spuren der Teilung Deutschlands auch heute noch deutlich zu sehen. Zwar gleichen sich die wirtschaftlichen Bedingungen zwischen Ost und West seit der Wiedervereinigung weiter an, doch ist die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit in Ostdeutschland nach wie vor niedriger. Ein weiteres Themenfeld stellt der demografische Wandel dar. Die Bevölkerungszahl bleibt in Ostdeutschland rückläufig. Dies sei auf den Geburtenrückgang, die Abwanderung nach Westdeutschland und die geringere Zuwanderung aus dem Ausland zurückzuführen. Besonders stark betroffen seien ländliche Regionen. Auch in Bezug auf die Altersstruktur bestünden große Unterschiede zwischen Stadt und Land aufgrund der Ost-West-Wanderungen der 1990er und frühen 2000er Jahre. Der demografische Wandel, aber auch die Abwanderung junger Fachkräfte in die Städte stellen vor allem das Gesundheitswesen in ländlichen Regionen vor enorme Herausforderungen. Die Ministerpräsidentin Manuela Schwesig aus Mecklenburg-Vorpommern beklagte im Umfeld der Wiedervereinigungsfeier im Jahr 2023, dass die Sorgen der ostdeutschen Länder eher belächelt als ernst genommen würden. Als der an Bevölkerung schrumpfende ländliche Raum im Osten mit dem Problem der zurückkehrenden Wölfe konfrontiert war, so wird sie zitiert, wurde dies im Westen noch müde belächelt. Erst heute, wo dieses Problem auch in Niedersachsen und weiter westwärts auftritt, beschäftigt sich die Politik ernsthaft damit. Ähnliche Reaktionen seitens westgeprägter Politiker sind auch bei den Sorgen bezüglich der ärztlichen Versorgung oder den steigenden Netzentgelten für die Stromversorgung zu beobachten. Ich bin der Auffassung, dass es an der Zeit ist, im Bundesrat eine länderübergreifende Zusammenarbeit zu institutionalisieren, die einerseits diese Transformationsprobleme ernsthaft zusammenträgt, aber gleichzeitig diese auch als Blaupause für jene Regionen nutzt, die westlich der Elbe mit ähnlichen Herausforderungen konfrontiert sind. Auf diese Weise könnte, metaphorisch gesprochen, eine Art DIN-Ost entstehen, die Lösungen für ganz Deutschland bereithält. Beispiel Gesundheitsversorgung. Die in der Demografie begründeten Transformationen starten im Osten und dort mit hohem Tempo. Eine besondere Folge des Turboalterns, gepaart mit der Abwanderung junger Menschen, zeigt sich bei den Problemen der Gesundheitsversorgung im Osten des Landes. Als Gesundheitssenator von Berlin habe ich seinerzeit die Debatte dazu oft hautnah miterlebt. Denn einerseits ist die Gesundheitsversorgung im Ostteil Berlins bis heute schlechter als im Westteil der Stadt. Auch hier spiegeln sich die Auswirkungen der speziellen ostdeutschen Demografie und der Wanderungsbewegungen wider. Andererseits waren die Herausforderungen Ostberlins im Vergleich zu den neuen Bundesländern eher marginal. Die großen gesetzlichen Krankenkassen in Berlin wie die AOK und die Barmer sind gleichzeitig für Berlin und Brandenburg zuständig und im Falle der AOK darüber hinaus auch für Mecklenburg-Vorpommern. Dies war in der Zusammenarbeit nicht immer problemlos. Denn während ich auf die Ungleichverteilungen der medizinischen Versorgung innerhalb Berlins nicht nur hinwies, sondern diese auch mit konkreten Umverteilungsmaßnahmen in eine faire Balance bringen wollte, erschienen diese im Vergleich zu den Ungleichheiten zwischen Berlin und Brandenburg oder Mecklenburg-Vorpommern wie Luxusprobleme. Was mir in dieser Zeit aber immer wieder auffiel, war, wie kreativ die Kassen zusammen mit den Ärzten und der Pflege agierten, um mit eigenen Antworten auf die Strukturschwäche zu reagieren. Denn nicht nur vor 1989 hatten sich viele Ärzte auf den Weg in den Westen gemacht. Allein im Jahr des Mauerfalls waren es 1500 Ärzte, einschließlich medizinischen Personals. Auch nach der Wiedervereinigung ging dann die Zahl der Ärzte noch weiter deutlich zurück. Ich sprach darüber jüngst auch mit dem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden der AOK Nordost, Frank Michalak. Wie Professor Ragnitz kam auch er unmittelbar nach der Wiedervereinigung nach Ostdeutschland. Seine Aufgabe bestand darin, die AOK in Brandenburg aufzubauen, sie dann mit Berlin zu fusionieren und später mit Mecklenburg-Vorpommern zur AOK Nordost zu verschmelzen. Er führte die größte und mitgliederstärkste gesetzliche Krankenversicherung bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand. Michalak nannte mir viele Beispiele, wie auf die besondere Situation in Ostdeutschland mit praxistauglichen Lösungen reagiert wurde, aber er machte auch klar, warum manches nicht übernommen werden konnte, obwohl es sich als praxistauglich erwiesen hatte. Er war überrascht über die Offenheit der damaligen Akteure im ostdeutschen Gesundheitswesen, Strukturen zu hinterfragen, aber auch jene beizubehalten, mit denen die Beteiligten gute Erfahrungen gemacht hatten. Zugleich erinnerte er sich, dass vor allem die damalige Kassenärztliche Vereinigung KV keine große Hilfe war. Denn die funktionierenden Strukturen der Polikliniken an den Krankenhäusern bzw. in der Verantwortung der Kliniken wurden schnell durch die Protagonisten der doppelten Facharztstruktur, sowohl niedergelassene Fachärzte als auch Fachärzte in den Krankenhäusern, zerstört. Es dauerte viele Jahre, bis sie sich mühsam als medizinische Versorgungszentren, MVZ, wieder im Land etablierten. Die Duplizierung dessen, was im Westen gut ist, damit es auch im Osten gut ist, resümierte er, war einfach sehr unglücklich gewesen. Die bestehende Anspruchshaltung des westdeutschen Gesundheitssystems war damit zementiert, und er bedauert rückblickend, dass sie damals nicht die Spielräume hatten, um Änderungen am System vorzunehmen, obwohl es maßgebliche Befürworter für die medizinische Versorgung aus einer Hand durch die Polikliniken gab, wie etwa die ehemalige Brandenburger Sozialministerin Regine Hildebrand. Die gesetzlichen Grundlagen waren einfach nicht vorhanden, sodass man die Polikliniken damals auflöste und den Schritt der Ärzte in die Freiberuflichkeit als einzige Option ermöglichte, erklärte Michalak. Die ostdeutschen Patienten waren es gewohnt, Leistungen aus einer Hand zu erhalten. Aufgrund der massiven Abwanderung von Ärzten wäre eine andere Art der medizinischen Versorgung auch nicht möglich gewesen. Michalak erzählte mir von einer bemerkenswerten Begebenheit mit Manuela Schwesig, die damals Gesundheitsministerin in Mecklenburg-Vorpommern war. Frank Michalak war als AOK-Chef mit ihr in Plau am See. Sie hatte ihn dorthin gebeten, weil die ambulante medizinische Versorgung vor Ort in einem dramatisch schlechten Zustand war. In der Gegend gab es zwar mehr als zwei Hände voll Reha-Kliniken mit allen erforderlichen Facharztgruppen, demgegenüber gab es jedoch keine niedergelassenen Fachärzte vor Ort. Jeder, der in Plau am See wohnte, musste damals eine Tagesreise unternehmen, um zu einem Facharzt zu gelangen. Oft konnten die Patienten nicht am gleichen Tag zurückkehren, da der öffentliche Nahverkehr unzureichend ausgestaltet war, sodass sie für einen Facharztbesuch eine Hotelübernachtung buchen mussten, in ihrem eigenen Bundesland. Ich fragte ihn, ob die Ärzte in den Reha-Kliniken nicht die Versorgung hätten übernehmen können. Seiner Einschätzung nach wäre dies, sowohl der Zahl als auch der Qualifikation nach, zweifellos möglich gewesen. Es fehlte jedoch an einer gesetzlichen Grundlage für die Zulassung, und die kassenärztlichen Vereinigungen hatten kein Interesse daran, die Honorarverteilung in diese Richtung zu ändern. Die Tätigkeit von Gemeindeschwestern, die auch über delegierte ärztliche Kompetenzen verfügten, hatte sich bereits in der früheren DDR etabliert. Diese Struktur wurde seinerzeit aufgrund des zunehmenden Ärztemangels ins Leben gerufen. Viele Ostdeutsche erinnern sich an dieses Modell auch dank des im Jahr 1975 veröffentlichten und oft wiederholten DEFA-Films »Schwester Agnes«. Der Film, der am Frauentag erst ausgestrahlt wurde, sparte nicht mit geschickt intonierter sozialpolitischer Kritik an den Zuständen in der DDR. Frank Michalak berichtete mir von einer aufgeschlossenen kassenärztlichen Vereinigung in Brandenburg, die auch den Bedarf an ärztlich entlastenden Tätigkeiten sah und gemeinsam mit ihm das Modell der Gemeindeschwester wieder einführte. Der Erfolg dieses Modells trug dazu bei, dass auch im Westen der Republik erste Rufe nach Übernahme laut wurden. So forderte die Seniorenunion in Nordrhein-Westfalen im Jahr 2018, dass dieses Modell auch in ländlichen Regionen des größten Bundeslandes eingeführt würde. Rheinland-Pfalz nahm mehrere Millionen Euro in die Hand, um das Modellprojekt zu erproben. Ein schlichter Blick in Richtung Osten wäre hier vermutlich sinnvoller und preiswerter gewesen. Mittels eines fachlichen Erfahrungsaustausches hätte das vorhandene Wissen von Ost nach West garantiert kostengünstiger transferiert werden können. Standards flexibilisieren. Noch einmal zurück an den Stadtrand von Ost-Berlin nach Berlin-Mahlsdorf im Jahr 1998. Ich hatte im Jahr zuvor den Kontakt zum Verband Deutscher Grundstücksnutzer e.V., VDGN, gesucht und gemeinsam mit diesem eine Reihe von Anwohnerversammlungen zum beschriebenen Ersterschließungskonzept organisiert. Der VDGN, der bisher eher an die Zusammenarbeit mit der damaligen PDS gewöhnt war, hatte ebenso wie ich Interesse daran, dieses teure Senatskonzept zu kippen, gleichzeitig aber auch Lösungsvorschläge für die offensichtlich notwendigen Investitionen in die Infrastruktur zu unterbreiten. Damit hatte ich zwei Vorteile in der Zusammenarbeit mit dem VDGN gegenüber der damaligen PDS. Einerseits waren wir nicht grundsätzlich gegen Erschließungsmaßnahmen mit Augenmaß und wollten auch nicht die in die Jahre gekommene Gülleabfuhr per Spezialfahrzeug aus den Abwassergruben der Eigenheimbesitzer erhalten, wie das erhebliche Teile der PDS taten. Andererseits war ich Mitglied einer Regierungspartei und es bestand die greifbare Möglichkeit, dass unsere Vorschläge in die praktische Politik einfließen würden. Es war kein einfacher Weg, aber er war erfolgreich. In einem Konzept mit dem Titel »Siedlungsentwicklung von unten« erarbeiteten wir unter maßgeblicher Beteiligung des VDGN und mit Unterstützung erfahrener Straßen- und Stadtplaner der Region eigene Standards. Wir planten, die Straßenbreiten an den tatsächlichen Bedarf anzupassen, die Regenwasserentwässerung über Mulden statt teure Kanäle zu realisieren, und schlugen außerdem vor, nur einseitig Gehwege in den Anwohnerstraßen zu bauen, um die Kosten im Griff zu behalten. Auch die in der DDR bekannte Muskelhypothek tauchte in unserem Konzept auf. Damit war die Möglichkeit gemeint, dass Anwohner beispielsweise selbst den Spaten für einzelne Maßnahmen in die Hand nahmen, um so die anfallenden Kosten geringer zu halten. Durch hartnäckige Verhandlungen der lokalen Akteure gelang es, dieses Konzept vor Ort umzusetzen. Es wurde sowohl vom damaligen parlamentarischen Geschäftsführer der Berliner CDU-Fraktion, Volker Liepelt, als Parlamentsdrucksache eingereicht, als auch in leicht abgewandelter Form von der damaligen PDS-Fraktion. Gut nur, dass dies in der CDU nicht allzu viele sofort bemerkten. Es waren meine ersten organisierten Veranstaltungen, bei denen wir Turnhallen, Schulaulen und auch Zirkuszelte mit betroffenen Anwohnern füllten. Der öffentliche Druck in Kombination mit unseren deutlich abgespeckten Gegenvorschlägen zeigte Wirkung. Auf Basis unserer Standards wurde ein Teilabschnitt einer Musterstraße gebaut. Und der Senat zog sein kostspieliges Konzept zurück. Die Berliner Zeitung titelte im September 1998 »Kein Luxusausbau, Hausbesitzer sparen 140.000 D-Mark«. Nun ja, von Sparen konnte nicht wirklich die Rede sein, aber gemeint war, dass das teure Konzept wieder dort verschwand, wo es herkam, in den Schubladen der Banker und Planer West-Berlins. Meine Schlussfolgerung lautet: Standards dürfen nicht in Stein gemeißelt sein. Auch dann nicht, wenn sie sich in Vorzeiten und unter bestimmten Bedingungen in den alten Bundesländern bewährt haben. Im Gegenteil, Standards sollten hinterfragt und an neue Gegebenheiten angepasst werden, im Osten wie im Westen. Denn überall befindet sich unsere Gesellschaft in einem tiefgreifenden demografischen Wandel. Die Bevölkerung wird immer älter, die Abwanderung junger Menschen aus ländlichen Gebieten hält unvermindert an. Darauf muss eine Gesellschaft reagieren. Mit reduzierten und somit kostensenkenden Standards bei Straßenbau und Kanalisation, mit medizinischen Versorgungszentren und einem Netz von Ganztagsschulen im ländlichen Raum. Im Bundesrat könnte unter Federführung der Ostministerpräsidenten eine DIN Ost erarbeitet werden, die letztlich Lösungen für ganz Deutschland enthält.